der lange Abschied. Nach dem gleichnamigen Roman von Raymond Chandler. Hörspielbearbeitung Inge Greifenhagen. Zweiter Teil. Der Fall Lennox starb fast so plötzlich, wie er geboren worden war. In der Zeitung stand nur, dass Terence William Lennox, inzwischen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des hiesigen Gerichts verstorben, gestanden hatte, seine Ehefrau Sylvia ermordet zu haben. Die Echtheit des Geständnisses war anscheinend genügend nachgewiesen. Am dritten Tag bekam ich zwei Briefe. Einer war von einem Toten. Ihm lag ein Madison-Porträt bei. Ein 5.000-Dollar-Schein. Ich sitze hier in meinem Zimmer am Fenster im ersten Stock eines nicht allzu sauberen Hotels in Otatoklan. Direkt unter dem Fenster ist ein Briefkasten. Und wenn der Mosso mit dem Kaffee kommt, den ich bestellt habe, wird er den Brief für mich einwerfen und ihn so halten, dass ich sehen kann, wenn er ihn in den Schlitz steckt. Warum all diese Schliche? Vor meiner Tür hockt ein dunkelhäutiger Kerl mit spitzen Schuhen und einem dreckigen Hemd. Er wartet auf irgendetwas. Ich weiß nicht, worauf. Aber er lässt mich jedenfalls nicht mehr raus. Das ist an sich ziemlich egal, solange nur der Brief zur Post kommt. Ich möchte, dass Sie das beiliegende Geld nehmen, weil ich es nicht brauche. Nehmen Sie es als Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen so viel Schwierigkeiten gemacht habe. Und als Zeichen der Hochachtung vor einem anständigen Menschen. Ich habe wieder einmal alles falsch gemacht. Aber ich habe immer noch die Kanone. Ich hätte Sylvia umbringen können. Und vielleicht habe ich es auch getan. Aber all das andere hätte ich nie tun können. Irgendetwas ist also höchst faul an der Geschichte. Ich habe ein Geständnis zu Papier gebracht. Ich fühle mich ein bisschen elend. Und habe mehr als nur ein bisschen Angst. Trinken Sie im Gedenken an mich noch einen Gimlet bei Victor. Und wenn Sie das nächste Mal Kaffee kochen, gießen Sie für mich eine Tasse mit ein. Tun Sie einen Schuss Bourbon dazu, zünden Sie mir eine Zigarette an und legen Sie sie neben die Tasse. Und anschließend vergessen Sie die ganze Sache. Gerade hat es geklopft. Es wird wohl der Mosso sein mit dem Kaffee. Wenn nicht, gibt es eine kleine Schießerei. Ich mag die Mexikaner an sich ganz gern. Aber ihre Gefängnisse mag ich nicht. Machen Sie es gut. Terry. Ich steckte das Madison-Porträt in die Brieftasche und ging ins Nebenzimmer, um jenen Kaffee zu kochen. Ich goss zwei Tassen ein und fügte seiner einen Schuss Bourbon hinzu. Ich zündete eine Zigarette für ihn an und legte sie neben die Tasse in einen Aschenbecher. Ich sah zu, wie der Dampf von der Kaffeetasse aufstieg und der dünne Fadenrauch von der Zigarette. Das war also erledigt. Es war, wie ich fand, eigentlich nicht genug für 5.000 Dollar. Der andere Brief war von Lonnie Morgan. Er enthielt die Adresse eines Dr. Varinger, der, wie gemunkelt wurde, reiche Alkoholiker gegen horrende Honorare in seiner Klinik behandelte. Ich fuhr zu der Klinik und fand dort Wade, der sich schon so weit erholt hatte, dass er sich mit dem Arzt wegen der saftigen Rechnung über 5.000 Dollar streiten konnte. Ich packte ihn ins Auto und fuhr ihn nach Hause. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, wie Sie heißen. Philip Marlowe. Moment mal. Sind Sie der Bursche, der mit Lennox zu tun hatte? Bin ich. Ah. Ich habe Sylvia gekannt. Ein bisschen. Ihn habe ich nie gesehen. Ich kenne auch Ihre Schwester, Linda Loring. Ihr Mann ist mein Hausarzt. Aber nur für die alltäglichen Sachen. Nicht für meine gelegentlichen Exzesse. Biegen Sie jetzt bitte rechts ein, wir sind da. Endlich wieder zu Hause. Haben Sie Ihren Schlüssel dabei? Nein, ich war beim Weggehen etwas in Eile. Kommen Sie noch auf einen Drink mit rein? Heute Abend nicht. Guten Abend, Mr. Marlowe. Hätten Sie mich nicht vorher anrufen können, dass Sie Roger nach Hause bringen? Tut mir leid, Mrs. Wade. Ich wollte Ihren Mann nicht gern allein lassen. Ihr redet wie zwei Krankenschwestern über einen Patienten. Ja, also ich gehe dann schon mal rein. Wiedersehen. Mr. Marlowe, den Drink holen wir nach. Sie haben also Sylvia Lennox gekannt, Mrs. Wade. War das der Grund, weswegen Sie mich engagiert haben? Ich habe wen gekannt? Sylvia Lennox. Ach so, das Mädchen, das ermordet worden ist. Nein, persönlich habe ich sie nicht gekannt. Ich wusste, wer sie war. Ich muss wieder ins Haus und sehen, ob mein Mann etwas braucht. Auf Wiedersehen, Mr. Marlowe. Ich fuhr zu Victor, um den letzten Gimlet für Terry zu trinken. Es war so still in der Bar, dass man fast die Temperatur fallen hörte, wenn man zur Tür hereinkam. Auf einem Barhocker saß eine Frau in einem schwarzen Modellkleid, die mir den Rücken zuwandte. Ich setzte mich zwei Hocker weiter. Victor nickte mir zu. Einen Gimlet, ja? Wissen Sie was? Ich habe Sie und Ihren Freund hier einen Abend reden hören. Und da habe ich mir eine Flasche Roses Limettensaft besorgt. Mein Freund ist nicht mehr in der Stadt. Einen doppelten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Vielen Dank für die Mühe. Oh, bitte. Gimlet, Mr. Marlowe. Zum Abschied für einen Freund? Sie sind ein leicht sentimentaler Mensch, ja? Guten Abend, Mrs. Loring. Ich habe Sie nicht gleich erkannt. Was tun Sie hier? Danke. Bitte. Ich nehme auch Abschied. Ich komme gerade aus Otterdoklan. Von der Beerdigung. Es war unsagbar heiß. Wir mussten Unmengen Eis vom Hotel holen. Einbalsamierungen gibt es dort nicht. Warum wurde er da beerdigt? Sie kennen meinen Vater nicht. Er will nur seine Ruhe. Um jeden Preis. Das ist sonderbar. Sein Bild verblasst schon etwas. Das weiße Haar, das zernarbte Gesicht, der schwächliche Charme und sein eigenartiger Stolz. Stolz? Warum ist er dann nicht weggegangen? Die Tür stand offen. Und Sylvia hätte es wohl überstanden. Ach, Sie haben recht. Aber jetzt ist er tot. Und ich kann ihm nicht einmal seine 5000 Eier wiedergeben. Sehen Sie, hier. Terry Smedison-Porträt. Er hat ihn immer bei sich, seit er Sylvia zum zweiten Mal geheiratet hat. Sein Talisman. Er hat ihn aber nicht davor bewahrt, seine Frau zu ermorden. Vielleicht können Sie mir verraten, warum Terry das Gesicht seiner Frau zu blutigem Brei geschlagen haben soll. Ich säße nicht hier, um einen Gimlet zu trinken, wenn ich glaubte, er hätte etwas derartiges getan. Er hat ein volles Geständnis hinterlassen. Vermutlich ist das Geständnis sogar echt. Nur beweist es nicht, dass er seine Frau umgebracht hat. Es beweist nur, dass er keinen Ausweg mehr sah. Er hat in der Nacht, in der Sylvia starb, mit ihrem alten Herrn gesprochen. Was hat ihr alter Herr zu ihm gesagt? Nun fahr du mal nach Mexiko und erschieß dich da, mein Junge. Ich weiß, meine Tochter ist ein Luder und einem von ihren besoffenen Freunden kann der Kragen geplatzt sein. Du hast es nett gehabt. Jetzt kannst du dich revanchieren. Sie hat dich geheiratet, weil sie eine Fassade brauchte. Jetzt, wo sie tot ist, braucht sie die dringender als je. Wenn du einfach verschwinden kannst, schön. Aber wenn sie dich finden, machst du Schluss. Hm? Ich möchte Ihnen eine kleine Warnung mitgeben. Wenn Sie glauben, mein Vater ist ein Mann von dieser Sorte und Sie laufen rum und posaunen solche Gedanken aus, dann können Sie damit rechnen, dass Ihre Karriere in dieser Stadt sehr plötzlich enden wird. Durchaus, Mrs. Loring, durchaus. Das höre ich von der Polizei, das höre ich von den Gangstern, das höre ich von allen möglichen Leuten. Ich bin hierher gekommen, um in Ruhe einen Gimlet zu trinken, weil ein Freund mich drum gebeten hat. Sie sind ganz schön stur, Mr. Marlowe. Aber Sie gefallen mir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf von Lonnie Morgan, vom Journal. Der Fall lässt mir einfach keine Ruhe. Ich habe noch ein bisschen in der Vergangenheit von Terry Lennox rumgeschnüffelt. Jemand hat ihn 1946, also vor 5 Jahren, in New York gesehen. Da hat er sich aber Paul Marston genannt. Er trug immer ein britisches Militärabzeichen. Ich versuche noch ein bisschen mehr über diesen Paul Marston rauszukriegen. Vielen Dank, Morgan. Ich melde mich wieder. Eigentlich hatte ich noch nicht von Terry Abschied genommen. So ein Abschied dauert manchmal lange. Sehr, sehr lange. Dann kam ein Brief von Eileen Wade mit ein paar Manuskriptseiten, die sie im Papierkorb gefunden hatte, und der Einladung zu einem Drink mit ein paar Freunden, als Gelegenheit, mir ein Bild von Wades Zustand zu machen. Der beiliegende Text war wirklich sehr wirr. Ich habe ja so ein schönes Liebesverhältnis mit mir. Und das Schönste, kein Nebenbuhler. War oben und bin wieder runter. Gefiel mir da nicht. Liebling, schlaf du nur ruhig weiter und vergiss alles. Kein Schmutz soll von mir auf dich übergehen und nichts dir nahe kommen, was grausam und grau ist und hässlich. Du bist eine Laus, Wade. Ein guter Mensch ist einmal für mich gestorben, das werde ich nie vergessen. Das ist mit Feuer in meine Leber eingekerbt. Ach, guten Abend, Mr. Marlowe. Kommen Sie herein. Guten Abend. Ich möchte Sie mit ein paar Freunden bekannt machen. Kommen Sie. Darf ich vorstellen, Linda Loring? Guten Abend. Wir kennen uns bereits. Woher? Davon hast du mir nie etwas gesagt. Und Ihr Mann, Dr. Loring. Linda, ich habe dich etwas gefragt. Guten Abend, Mr. Marlowe. Guten Abend, Mr. Wade. Was macht die Arbeit? Linda, hörst du nicht? Ja, mal, dass man über 4 Tage Sauferei so schwer wegkommt. Ich kann danach oft am allerbesten arbeiten. Aber jetzt muss ich Abstinenz halten. Ich hasse jeden, der ein Glas in der Hand hat. Alle hier wissen, dass ich Alkoholiker bin. Und alle fragen sich sicher, wovor ich auf der Flucht bin. Ich bin aber nicht auf der Flucht. Ich bin auf der Suche nach etwas. Und das wäre? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Es betrifft mich selbst. Ah, da kommt hier mein wunderbarer Hausarzt, Dr. Loring. Mr. Wade, ich habe Ihnen etwas zu sagen. Etwas sehr Einfaches und, wie ich hoffe, Endgültiges. Lassen Sie die Finger von meiner Frau. Dass Sie Gast in meinem Haus sind, kann ich nur sagen. Ich glaube, Sie spinnen ein bisschen. Edward, du bist müde. Das sind Ärzte oft. Kann ich Ihnen einen Drink holen, Mrs. Loring? Oder Ihnen, Herr Doktor? Sie hat genug gehabt. Und ich trinke nicht. Komm, Linda, wir gehen. Du gehst. Du musst noch Besuche machen, wenn ich mich nicht irre. Wir unterhalten uns später. Kommen Sie, Mr. Marlowe. Ich brauche einen Drink. Ist Ihr Mann immer so direkt, Mrs. Loring? Er ist direkt und er irrt sich. Aber nur etwas. Wade hatte was mit meiner Schwester. Ich glaube aber nur, wenn er besoffen war. Und es hat immer Streit gegeben. Das heißt aber noch nicht, dass er sie erschossen hat. Nach Meinung der Polizei ist Ihre Schwester erschlagen worden. Terry hat es meinem Vater erzählt. Und er hat die Pistole mitgenommen. Also hat ihr jemand das Gesicht zu Brei geschlagen, als sie schon tot war? Ich möchte nicht weiter darüber reden. Und Sie vergessen bitte, was ich Ihnen gesagt habe, Mr. Marlowe. Ich werde jetzt auch lieber gehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Loring. Wiedersehen. Mr. Marlowe, was halten Sie von meinem Mann? Er braucht einen Psychiater. Sie haben mal gesagt, er könnte vielleicht die Liebe zu seiner Frau verloren haben. Könnte das nicht umgekehrt sein? Ich liebe meinen Mann. Vielleicht nicht wie ein junges Mädchen liebt. Eine Frau ist nur einmal ein junges Mädchen. Der Mann, den ich damals liebte, ist tot. Er ist in Norwegen gefallen. Ich habe ihn während des Krieges in England kennengelernt. Es war die große Liebe, die wilde, geheimnisvolle, unwahrscheinliche Liebe, die es nur ein einziges Mal im Leben gibt. Roger glaubt nicht, dass ich ihn liebe. Und er hat Probleme mit dem Schreiben und dem Trinken und noch mehr, die ich nicht kenne. Er hat gestern versucht, sich zu erschießen. Musst du das denn überall rumposaunen, Eileen? Ich hole Ihnen noch einen Drink, Mr. Marlowe. Es war nur ein Albtraum, Marlowe. Jemand beugte sich mit einem Messer über mich. Da habe ich geschossen. Ich glaube, Sie wollten sich umbringen. Aber noch nicht jetzt. Sie haben absichtlich daneben geschossen und sofort kam Ihre Frau angelaufen. Das war's, was Sie wollten. Mitleid und Mitgefühl. Sie könnten durchaus recht haben. Spielt das eine Rolle? Sie können nicht ewig davonlaufen, Wade. Worum dreht sich's? Meine Frau? Sie glauben diesem Idioten, dem Loring? Nicht unbedingt. Was ist mit der Schwester? Der, die tot ist. Sind Sie deswegen hier? Das wissen Sie doch besser. Ich bin nicht der erste liebende Ehemann, der Ehebruch begangen hat. Aber meine Frau, die ist noch schlimmer. Sie begeht Ehebruch mit einem Toten. Sie hat ihn doch sicher von dem gruseligen Zauber ihrer ersten Liebe erzählt. Ja, das hat sie. Ja, und Linda Loring, die hat ihn erzählt, dass ich etwas mit ihrer Schwester hatte. Hat sie Ihnen auch eine Liste der übrigen Liebhaber gegeben, die für den Mord in Frage kommen? Die Polizei ist überzeugt, dass Terry Lennox seine Frau umgebracht hat. Und Sie reden dummes Zeug. Gehen Sie lieber ins Bett. Lass dir Drink, Mr. Marlowe. Eileen, Mr. Marlowe möchte gehen. Ich bringe Sie zur Tür. Glauben Sie wirklich, er hat versucht, sich zu erschießen? Irgendetwas bedrückt ihn. Etwas, das er getan hat, als er betrunken war. Aber er kann sich nicht erinnern, was es war. Gute Nacht, Mr. Marlowe. Gute Nacht, Mrs. Wade. Und passen Sie gut auf Ihren Mann auf. Zwei Wochen lang passierte gar nichts. Niemand drohte mir Prügel, Lizenzentzug oder Ähnliches an, wenn ich meine Nase noch länger in den Fall Lennox steckte. Es gab keinen Fall Lennox mehr. Eileen Wade rief zweimal an, um mir zu sagen, dass sie sich Sorgen um Roger machte. Dachte sie, dass Roger Sylvia Lennox umgebracht hatte? Oder wollte sie, dass ich das denke? Linda Loring rief an und wollte mit mir einen Gimlet bei Victor trinken. Ich lehnte dankend ab, auch wenn es schwer fiel. Für meinen Geschmack wusste sie ein bisschen zu viel über die Ermordung ihrer Schwester, zumindest mehr als die Polizei. Aber dann rief Roger Wade an, entschuldigte sich für sein Benehmen bei der Party und bat mich, vorbeizukommen. Und das tat ich. Ah, danke, dass Sie gekommen sind, Marlon. Kommen Sie. Wir gehen in mein Arbeitszimmer. Haben Sie vor der Garage geparkt? Nein, auf dem Bürgersteig, daneben. Das ist gut. Eileen ist mit dem Wagen weg. Dann kann sie gleich in die Garage fahren. Diese Rennboote. Als wir vor 5 Jahren das Haus kauften, gab's die noch nicht. Ein Whisky? Nein, danke. Sie haben also wieder angefangen. Meinen Sie zu trinken? Oder zu schreiben? Die Antwort ist beides. Und? Sind Sie fertig? Die letzten Seiten. 500 Seiten Bockmist. Eine hübsche Farbe hat der Whisky, nicht? In goldener Flut ertrinken. Um Mitternacht verscheiden Sonderpein. Wie geht's weiter? Wo ist Ihre Frau? Die wird zur rechten Zeit wieder da sein. Zweifellos bin ich dann bereits völlig hinüber und Sie können sich mit ihr nach Belieben amüsieren. Sie ist ein Luder. Genau wie Sylvia. Ich nehme an, Sie glauben, dass ich Sylvia umgebracht habe. Aber man schlägt einer Frau nicht den Schädel ein, bloß weil sie ein Luder ist. Sylvia wurde nicht mit diesem Bronzeding umgebracht. Sie wurde mit ihrer eigenen Pistole durch den Kopf geschossen. Ja. Ich wusste nicht, dass sie erschossen worden ist. Oder? Erinnern sich nicht mehr. Was wollen Sie mir eigentlich anhängen, Marlow? Sie sagen, man schlägt einer Frau nicht den Schädel ein, bloß weil sie ein Luder ist. Genau das hat aber jemand getan. Und dem Mann, dem man die Tat angelastet hat, sah das noch weniger ähnlich als Ihnen. Was haben Sie eigentlich gemeint mit dem guten Menschen, der für Sie gestorben ist? Ah, Eileen hat Ihnen mein versoffenes Geschreibsel gezeigt. Und wo ist die Pistole, mit der Sie sich neulich umbringen wollten? Sie können sie ja suchen, wenn es Ihnen Spaß macht. Tja, ich lege mich jetzt ein bisschen aufs Ohr. Und ich bleibe, bis Mrs. Wade kommt. Ich setze mich so lange nach nebenan auf die Terrasse. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich ging hinaus und ließ die Tür zum Flur offen. Ich durchquerte das große Wohnzimmer, trat auf die Terrasse und legte mich in einen der Liegestühle. Ein Rennboot kam über den See gerast. Es hatte einen stämmigen, sonnenverbrannten Wellenreiter im Schlepptau. Als das Boot am Haus vorbeiraste, war der Krach ohrenbetäubend. Einmal ging ich kurz ins Arbeitszimmer und sah nach Wade. Er schlief fest, mit offenem Mund, das Haar feucht von Schweiß, eine Wolke von Scotch um ihn herum. Ich schloss die Glastür und ließ die Jalousien herunter. Das Rennboot konnte ja zurückkommen und ihn wecken. Dann legte ich mich wieder in meinen Liegestuhl. Nach einer Weile kam das Rennboot erneut über den See angesaust. Es war fast 4 Uhr, als sein fernes Dröhnen zu einem ohrenbetäubenden Getöse schwoll. Das Boot machte eine scharfe Kurve, aber der Reiter hielt sich auf seinem Wellenbrett und dann preschten sie in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Dann muss ich kurz eingeschlafen sein. Die Haustürklingel weckte mich. Oh, hallo. Ich habe meinen Hausschlüssel vergessen. Hoffentlich hat mein Wagen Ihnen nicht im Weg gestanden. Nein, ich habe einen in die Garage gefahren. Was machen Sie hier? Etwas nicht in Ordnung? Es hat ein kleines Besäufnis gegeben. Er schläft auf der Couch in seinem Arbeitszimmer. Ich mache uns schnell einen Tee. Ich schaue nur eben nach Roger. Sie ging ins Arbeitszimmer. Sie blieb lange. Ich ging ihr nach. Sie kniete vor der Couch und hatte seinen Kopf an ihre Brust gezogen. Auf dem Boden lag in einer Blutlache eine Pistole. Tut mir leid, Mrs. Wade, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Fragen Sie doch Mr. Marlow. Er war die ganze Zeit hier. Und Sie waren unterwegs und hatten Ihren Hausschlüssel vergessen? Das sagte ich Ihnen schon. Aber nicht den Garagenschlüssel. Weil normalerweise trägt man doch Haustürschlüssel und Garagenschlüssel an einem Bund. Ich brauche keinen Schlüssel für die Garage. Sie öffnet sich durch einen Schalter. Was soll das Ganze, Marlow? Ich stelle hier die Fragen. Sie brauchen keine Fragen zu stellen, Inspektor Green. Ich glaube, dass dieser Mann Roger ermordet hat. Dayton, bringen Sie Mrs. Wade in Ihr Zimmer. Der Amtsarzt soll sich um Sie kümmern. Okay. Kommen Sie, Mrs. Wade. Wie kommt Mrs. Wade darauf, dass Sie ihn umgebracht haben, Marlow? Sie meint es nicht wörtlich. Der Amtsarzt sagt, es ist eine Kontaktwunde, typisch für Selbstmord. Es gibt keine Anzeichen für einen Mord. Dann kann ich also gehen. Also Selbstmord. Aber mir gefällt nicht, dass er keinen Brief hinterlassen hat. Und dass er es da in dem Zimmer gemacht hat, wo seine Frau ihn finden musste. Und dass er es ausgerechnet in einem Moment macht, wo der Schuss im Krach des Rennboots, von dem Sie erzählt haben, untergehen muss. Bloßer Zufall? Und ebenfalls ein Zufall, dass seine Frau ihre Schlüssel vergaß und läuten musste, um ins Haus zu kommen? Sie hätte hinten rumgehen können. Ich weiß. Sie wusste, dass die Dienstboten heute frei haben. Und dass Ihr Mann wahrscheinlich zu blau war, um ihr Klingeln zu hören. Sie vergessen, dass mein Wagen in der Einfahrt stand. Sie wusste also, dass ich da war. So, so. Das habe ich vergessen, meinen Sie. Na schön. Fassen wir noch mal zusammen, ja? Sie waren auf der Terrasse. Das Rennboot dröhnte vorbei. Wade schlief in seinem Arbeitszimmer. Nun nehmen wir mal an, Mrs. Wade hatte ihre Schlüssel gar nicht vergessen. Sie geht ins Haus, sieht sie auf der Terrasse sitzen, sieht Wade im Arbeitszimmer schlafen, weiß, wo die Kanone ist, holt sie, wartet auf den richtigen Moment, knallt ihn ab, legt die Waffe hin, verlässt wieder das Haus, wartet noch ein bisschen, läutet dann an der Tür, und lässt sich von Ihnen aufmachen. Irgendwelche Einwände? Und wie sähe das Motiv aus? Tja, da liegt der Haken. Also, wir sehen uns dann bei der Leichenschau. Die Leichenschau war eine Farce. Eileen Wade trug schwarz und weiß, sie war blass und sprach sehr leise. Der Coroner fasste sie mit zwei Paar Samthandschuhen an. Sie sagte kein Wort mehr davon, dass sie mich des Mordes beschuldigt hatte, und als sie an mir vorbeiging, nickte sie mir ganz leicht zu, als wäre ich jemand, den sie mal kennengelernt hatte, den sie aber nicht mehr unterbringen konnte. Dann führte ich ein paar Telefonate. Eins mit Manny Menendez, der mir widerwillig erzählte, dass er, Starr und Lennox 1942 mit einem britischen Sonderkommando in Norwegen gekämpft hatten. Den Namen Paul Marston habe er aber nie gehört. Lonnie Morgan? Marlow hier. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie was über diesen Paul Marston herausgefunden haben. Ja, habe ich, Marlow. Die Fingerabdrücke eines Terry Lennox, der bei der britischen Armee gedient hat, stimmen überein mit denen eines Paul Edward Marston, der am 8.8.1942 in Caxton Hall, England, Eileen Semple geheiratet hat. Marston war ein fingierter Name, weil man bei der Armee eine Genehmigung einholen muss, wenn man heiraten will. Eileen war also schon verheiratet, als sie Wade geheiratet hat. Aber sie war überzeugt, dass Marston im Krieg gefallen war. Und dann hat sie ihn hier wiedergesehen, an dem Abend, als sie im Dancers gesungen hat und Terry besoffen neben Sylvia an der Bar hing. Der Mann, den sie geliebt hatte, neben der Frau, mit der ihr Mann ein Verhältnis hatte. Und was schließen Sie daraus? Dass ich mich noch mal mit Mrs. Wade unterhalten muss. Dann gehen Sie doch heute Abend ins Dancers. Ich weiß zufällig, dass der Verleger Spencer einen Tisch für sich und Mrs. Wade bestellt hat. Und wenn Sie eine Story für mich haben, Marlow, rufen Sie mich an. Bis dann. Ich ging also ins Dancers. Spencer und Eileen saßen in einer Nische ganz für sich. Vor ihnen lag das dicke Manuskript, das ich auf Rogers Schreibtisch gesehen hatte. Was machen Sie denn hier, Mr. Marlow? Guten Abend, Mr. Spencer. Ich wollte mich gerne mit Mrs. Wade unterhalten. Oder sollte ich lieber sagen, Mrs. Marston. Die Dame war nämlich schon verheiratet, als sie Roger Wade geheiratet hat. Aber Paul war tot, Howard. Lange bevor ich Roger kennenlernte. Roger wusste von allem. Wusste Roger auch, dass Paul Marston und Terry Lennox ein und dieselbe Person waren? Eileen, ist das wahr? Ja. Ich habe ihn einmal gesehen. Er hatte sich schrecklich verändert. Sein Haar war weiß und sein Gesicht war gar nicht mehr dasselbe Gesicht. Natürlich habe ich ihn erkannt und er mich auch. Wir waren füreinander verloren. Er war mit dieser rothaarigen Nutte verheiratet und weil sie so ein Luder war, brachte er sie um. Und dann lief er weg und brachte sich selber um. Er hat sie nicht umgebracht. Roger hat sie umgebracht. Er wusste nicht, dass er sie umgebracht hat. Der Schock hat seine Erinnerung zerstört. Ich kann mir das bei Roger einfach nicht vorstellen. Ich habe gesehen, wie er es tat. Ich habe den beiden nachspioniert. Es passierte, was bei Trinkern eben passiert. Er konnte sie nicht mehr. Sie beschimpfte ihn mit den ordinärsten Ausdrücken. Dann wollte sie mit dieser kleinen Statuette nach ihm schlagen. Er bekam einen seiner brutalen Anfälle. Den Rest können Sie sich selber denken. Etwa eine Stunde später kam er nach Hause. Er hatte Blut im Gesicht, im Haar und auf der ganzen Jacke. Ich brachte ihn ins Bett. Ich sammelte die blutigen Kleidungsstücke ein und tat sie in einen alten Koffer. Ich fuhr zur Talsperre in Chatsworth und schmiss den Koffer in den See. Am nächsten Morgen erinnerte er sich an überhaupt nichts mehr. Roger hat etwas Furchtbares getan. Aber er hat nicht gewusst, was er tat. Er war mein Mann. Und ich konnte nicht verhindern, dass er sich dann doch deswegen umgebracht hat. Sie haben ihn erschossen. Also es geht zu weit, Mr. Marlowe. Mrs. Wade, sagen Sie mir eins. Jener Koffer, den Sie in die Chatsworth-Talsperre geworfen haben, war er schwer? Ja, er war sehr schwer. Wie haben Sie ihn dann über den hohen Drahtzaun gebracht, der um die Talsperre geht? Was? Über den Zaun? Ich... In der Not hat man abnorme Kräfte. Irgendwie habe ich es eben geschafft. Es gibt da gar keinen Zaun. Gar keinen Zaun? Und an Rogers Sachen war überhaupt kein Blut. Als das Äffchen benutzt wurde, um ihr das Gesicht zu breit zu schlagen, war sie nämlich schon tot. Mit einer Pistole erschossen. Und Tote bluten sehr wenig, Mrs. Wade. Sie wollen mir einen Mord anhängen? Was wissen Sie denn? Paul Marston hat Sylvia erschossen? Oder war es Roger? Und Paul hat ihr das Gesicht zermanscht? Oder war das Roger? Oder vielleicht ich selber? Sie wissen überhaupt nichts, Marlowe. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich habe versprochen, heute Abend zu singen. Das Lieblingslied von Roger. Wenn es Sie interessieren sollte. Wir sehen uns später, Howard. Was sollte das alles, Mr. Marlowe? Was war das mit dem Drahtzaun? Ich bin noch nie an der Chatsworth-Talsperre gewesen. Vielleicht gibt's da einen Zaun. Ich weiß es nicht. Ich verstehe. Aber sie hat es auch nicht gewusst. Natürlich nicht. Sie hat beide umgebracht. Wir müssen die Polizei rufen. Wir müssen nichts dergleichen tun. Wir haben nicht genügend Beweise, um auch nur eine Fliege damit zu zerquetschen. Sie kann nicht ganz normal sein. Man könnte sie gar nicht verurteilen. Man wird es nicht einmal versuchen. Aber das weiß sie nicht. Ich wollte nur, dass sie einmal in ihrem Leben über sich selber nachdenkt. Was sie danach macht, ist ihre Sache. Und nun, meine Damen und Herren, Eileen Samsel. Sie singt ein Abschiedslied für einen geliebten Toten. My funny Valentine, my sweet comic Valentine. Eileen. Mein Gott, was ist denn da? Sind Sie Mr. Marlowe? Ja. Yeah. Mrs. Wade hat mir diesen Brief für Sie gegeben. Danke. Ich habe Tabletten genommen. Ich bedauere nicht, dass ich Sylvia und Roger getötet habe. Roger war zu schwach. Er hat alles geahnt und konnte nicht damit fertig werden. Mir tut auch Paul nicht leid. Er hätte jung sterben sollen im Schnee von Norwegen. Mein Geliebter. Die Tragödie des Lebens besteht nicht darin, dass die schönen Dinge jung sterben, sondern dass sie alt werden und gemein. Das wird mit mir nicht geschehen. Leben Sie wohl, Mr. Marlowe. Sie ist tot. Sie hat sich umgebracht. War das Ihr Plan, Mr. Marlowe? Ich weiß es nicht. Ich wollte einen Unschuldigen rehabilitieren. Wie, war mir scheißegal. Sylvia ist tot. Terry alias Paul ist tot. Wade ist tot. Eileen ist tot. Ein glatter, hübscher Abschluss auf der ganzen Linie. Ich rief Morgan an und erzählte ihm die Geschichte. Er bedankte sich, wusste aber nicht, ob man ihm erlauben würde, sie zu drucken. Ich brachte Linda Loring zum Flughafen. Sie hatte die Scheidung eingereicht und wollte nach Paris. Eigentlich mit mir. Aber ich... Naja. Tja, und damit bin ich am Ende meiner Geschichte angelangt. Es war ein langer Abschied. Aber einen kleinen komischen Schnörkel hatte diese Geschichte doch noch. An einem Freitagmorgen fand ich in meinem Büro einen Fremden. Einen Mexikaner. Gut gekleidet. Er rauchte eine braune Zigarette. Señor Marlow, ich bin Cisco Majoranos. Was kann ich für Sie tun? Señor Starr hat mir gesagt, Sie wünschen bestimmte Auskünfte über Señor Lennox. Nur über die letzte Szene. Ich habe in dem Hotel in Otatoplan gearbeitet. Und ich habe den Brief an Sie zum Correo gebracht. Nach dem Schuss, Sie verstehen? Als ich mit dem Kaffee in das Zimmer von Señor Lennox kam, hatte er eine 100-Peso-Note in der linken Hand und machte der Guarda im Flur die Tür vor der Nase zu. In der rechten Hand hatte er eine Pistole. Er gab mir das Geld und den Brief. Ich legte ihn unter die Serviette des Kaffeetabletts und ging hinaus. Ich war erst halb die Treppe hinunter, als ich den Schuss hörte. Ich bin schnell nach oben gelaufen und habe die Tür mit meinem Schlüssel geöffnet. Señor Lennox war tot. Hatten Sie noch andere amerikanische Gäste? Zwei Americanos del Norte. Jäger. Sie sagen, Sie haben den Brief zum Postamt gebracht. Warum haben Sie ihn denn nicht in den Kasten vor dem Hotel gesteckt? Otatoplan ist eine sehr primitive Ortschaft, Senor. Es gibt dort keine Straßenbriefkästen. Also, Senor Majoranos, bestellen Sie Randy Starr, er soll mir bitte jemanden schicken, der weiß, wovon er redet. Sie zweifeln an meinem Wort? Ich rate jetzt mal. Sie sind nicht mit dem Kaffee an den Polizisten vorbei in Senor Lennox Zimmer gegangen. Aber die beiden Amerikanos gingen hinein. Der Polizist war natürlich bestochen. Einer der Amerikanos nahm die Pistole von Señor Lennox, machte eine der Patronen auf, entfernte die Geschossspitze und steckte die Patrone wieder in die Kammer. Dann setzte er Lennox die Kanone an die Schläfe und drückte ab. Das gab eine übel aussehende Wunde, tötete ihn aber nicht. Bei der Beerdigung hatte Lennox ein Betäubungsmittel bekommen, war in Eis gepackt und sah wirklich mausetot aus. Am nächsten Tag wurde der Sarg mit Steinen darin beerdigt. Der Schwindel mit dem Selbstmord musste sein, damit das Geständnis glaubwürdig erschien. Alles durchaus möglich, Senor. Aber Sie haben mich der Lüge besichtigt. Sie haben gesagt, ich wäre gar nicht in das Zimmer von Senor Lennox gegangen und hätte seinen Brief nicht mitgenommen. Sie waren schon drin, mein Freund. Als Sie nämlich den Brief an mich geschrieben haben. Die Gesichtsoperation war wohl doch nicht so perfekt. Habe ich es einigermaßen getroffen? Ziemlich genau. Ein paar Einzelheiten stimmten nicht, aber die sind unwichtig. Randy passte es gar nicht, dass ich an sie geschrieben hatte. Aber da gab ich nicht nach. Er hat sie ein bisschen unterschätzt. Die kleine Sache mit dem Briefkasten war ihm völlig entgangen. Sie wussten, wer Sylvia umgebracht hatte. Es ist schwer, eine Frau wegen Mordes ans Messer zu liefern, selbst wenn sie einem nie viel bedeutet hat. Wie wär's jetzt mit einem Gimlet? Leider keine Zeit im Moment, Senor Majoranos. Ich werde die $500 behalten für Spesen und Nachforschungen. Das Madison-Porträt gehört Ihnen, Ihr alter Talisman. Stecken Sie ihn ein, es klebt zu viel Blut dran. Behalten Sie ihn, ich habe mehr als genug. Sie hätten die Dinge ja auch auf sich beruhen lassen können. Ich weiß. Nachdem Eileen ihren Mann umgebracht hatte und ungeschoren davongekommen war, wäre sie vielleicht zu besseren Sachen übergegangen. Er war gar nicht wichtig, natürlich nicht. Bloß ein Mensch mit Gefühlen. Er wusste, was passiert war. Und er hat sich geplagt, damit zu leben. Ich habe niemandem wehtun wollen. Ich hatte Angst und bin weggelaufen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich richte sie nicht, Harry. Es ist nur so, dass es sie gar nicht mehr gibt. Ich hab's hinter mir, Marlowe. Hier drinnen ist alles leer. Tot. Schon seit langem. Tja. Das war's dann wohl. Also dann, Senor Majoranos. War nett, Sie kennenzulernen. Wenn es auch noch kurz war. Leben Sie wohl. Ich lauschte seinen Schritten, als er den Korridor hinunterging. Nach einer Weile wurden sie schwächer, dann verstummten sie ganz. Ich lauschte trotzdem weiter. Wozu? Wollte ich vielleicht, dass er plötzlich stehen blieb und zurückkam und mir das Gefühl ausredete, das ich hatte? Nun, er tat es nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Der lange Abschied. Nach dem gleichnamigen Roman von Raymond Chandler. Deutsch von Hans Wollschläger. Hörspielbearbeitung Inge Greifenhagen. Zweiter Teil. Es sprachen Philipp Marlowe, Matthias Habich. Terry Lennox, Simon Rühack. Eileen Wade, Marion Martinsen. Roger Wade, Holger Malich. Linda Loring, Christiane Leuchtmann. Dr. Loring, Lutz Herkenrath. Inspektor Green, Wolfgang Kondrus. Dayton, Konstantin Graudus. Howard Spencer, Siegfried Kernen. Lonnie Morgan, Douglas Welbert. Conferencier und Pianist, Michael Naurer. Viktor, Michael Griem. Kellner, Steffen Krause. Technische Realisation, Günter Beckmann und Christine Berger. Regieassistenz Maximilian Schäfer, Regie Patrick Blank. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997.